Abschnitt 10 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Michal, Teil 2. Sein junger Ruhm stieg, aber auch üble Reden über heftige Zerwürfnisse zwischen dem König und seinem Gefolgsmann raunte man sich zu. Scheu drückten die Frauen sich beiseite, wenn Saul, selten genug, erschien. Seine Blicke waren unstet, finster, jäh wechselten laute Heiterkeit und redetote, verbissene Schwermut. Des Königs Trübersinn lastete dumpf auf allem. Einzelne schalten auf David. Gewiss trug er die Schuld. Wenn er an der Spitze seiner Tausendschaft im Felde stand, war des Königs Laune viel gebessert. Ein unheimliches Abwarten war freilich auch dann in ihm, als hoffe er auf eine plötzliche erfreuliche Nachricht. Michal litt bei solchen Reden, hielt sich in scheuer Ferne von Saul, ahnte, was in ihm vorging, und wand sich zweifelnd zwischen zwei Gefühlen, mitleidvoller Verehrung für den Vater, angstreicher Sorge um den Geliebten. Trost empfing sie einzig, wenn Jonathan zu ihr trat, ein fröhlicher, tapferer Jüngling auch er, dessen zärtlich beschützende Liebe gerade dieser Schwester vor allen galt, ohne dass er in seiner unbekümmerten Jungmannheit erkannte, dass noch etwas Besonderes sie beide verband, die Neigung für David, dem er in schwärmerischer Bewunderung und blutsbrüderlicher Treue anhing. Und von dem zu erzählen er, von dem zu hören, Michal, niemals müde wurden. Unwillige Worte waren gegen Saul aufgestanden, noch geduckt, aber doch bemerkbar, sein Grimm gegen David erregte stille Widerstände. Dass er bei seinem eigenen Blute Missbilligung fühlte, verstärkte seinen Ärger. Doch war er zu stolz, eine Andeutung zu machen, auch war ihm selbst Manneswort und Manneswert so heilig, dass er Jonathans festes und ehrliches Bekenntnis zu dem erkorenen Wahlbruder in seinem Innern nicht zu schelten vermochte. Der Vorwurf, der unausgesprochen, aber aus allen Mienen springend ihn am schwersten traf, war, dass er seine Zusage nicht eingelöst hatte. Und so sehr sich alles in ihm bei der Vorstellung empörte, dass der verhasst gewordene Emporkömmling seine Lebenswellen seinen eigenen mischen sollte, so sicher wusste er doch, dass er ihm eine seiner Töchter zur Gemahlin geben müsse. Er hatte es in der Stunde schwerer Not gelobt, und das Versprechen eines Königs ist unverbrüchlich. Aber er zögerte noch, verweigerte trotzig die Antwort auf der Männer stumme Fragen, kränkte sich auch wiederum, dass David selbst nicht forderte und erinnerte, gleich als habe er es nicht so eilig, des Königs Schwiegersohn zu werden. Im Frauenteil wusste man deshalb früher als beim Hofgesinde, was Saul beschlossen hatte. Denn ohne vorige Weisung, ohne nähere Erklärung, hatte er eines Abends den nahen Tag bestimmt, an dem Merab dem David als Gattin zugeführt werden sollte. Demütig neigten sich die Frauen dem Befehl, herzklopfend, scheu und doch in erwartungsvollem Glück warf sich Merab vor dem hohen Vater nieder und presste ihre Lippen auf den Saum seines langwallenden Mantels, das Gewand seiner Herrscherwürde. Aber Saul achtete ihrer kaum. Über die Kniende, über den Kreis der Frauen flog sein Blick spürend und fast in verhaltener Grausamkeit zu der einen, die außerhalb stand. Feuer, von wohlriechenden Hölzern genährt, überspritzte sie mit roten Lichtern, und gerade deshalb erschien sie umso fahler in dem Erschrecken, dass ihr alles Blut zum Herzen presste. Keinen Ton brachte Michal hervor, nur ihr selbst unbewusst strichen ihre Hände, als ob sie von ihr fliehen wollten, wieder und wieder an ihren Seiten über die Hüften entlang. Ihr Mund öffnete sich, als mangele ihr der Atem, der Kopf hob sich, als suche er helfendes Sonnenlicht, doch die Lider festgeschlossen, als ob sie das nackte Weh der Augen mitleidsvoll verhüllen wollten vor der rauen Unbarmherzigkeit der Menschen. Und Saul wusste nun, dass das Gerücht, das in stillvertrauten Liebesstunden aus plaudersüchtigem Frauenmund zu ihm geschlichen war, diesmal der Wahrheit folgte. Nicht nur Jonathans Treue, auch Michaels Liebe übten Verrat an ihm und hingen diesem David an. Die Hochzeit der Merab wurde gerüstet. In wachen Träumen gingen Michaels Tage dahin, in verzehrender, eifersüchtiger Pein, in hilfloser Ohnmacht, mit geballten Händen, zerbissenem Mund, verwühlter Schlaflosigkeit ihre Nächte. Aluka, die blutschlürfende Dämonin, und ihre gefräßigen Töchter sogen an ihrem Herzen. Saul erschien öfter als sonst in dieser Zeit, ließ den Eifer der Hochzeitsvorbereitungen über sich ergehen, beobachtete Michael aufmerksam und durchdringend und schwieg. Nichts zeigte, dass besondere Gedanken ihn bewegten. Der Festtag kam, und vor den Ohren der vergehenden, verzweifelten, kaum der Worte Sinn erfassenden, wogte das Erstaunen der Frauen in einem ungeheuren Gischt empor. Knapp, ohne sich mit einer Erklärung zu bemühen, ohne dass irgendjemand etwas geahnt hatte, traf des Königs Befehl und Mitteilung am frühen Morgen ein, dass Merabs Gatte nicht David, sondern Adriel, der Meholathiter, sein sollte. Selbst Merab, die dem Vater noch am Abend zuvor zum Segnen vorgeführt worden war, hatte er keine Andeutung gemacht. Und er hatte sich in ihrer leichten, an äußerlichem haftenden Oberflächlichkeit nicht getäuscht. Sie wurde Frau an diesem Tage, darum ging es ihr, wem sie gehören sollte, war des Vaters Sache. Ihr war der eine so lieb wie der andere. War es ein Wunder? Hatte ein Gott, zu allen hatte sie gefleht, Erbarmen gehabt, ein so geringes Geschöpf, wie ein Weib es ist, für wert erachtet, seine Macht zu beweisen? Hatte der Vater in verborgener Güte erkannt, dass an diesem Tage ihr Leben enden musste und sie dem Dasein der Hoffnung erhalten wollen? Durfte sie glauben, dass noch größeres Glück ihr bevorstehe? An Merabs Hochzeitsabend wusste Michal es nicht. Sie fand sich noch nicht zurecht nach ihrer Wiedergeburt. Aber Saul musste wohl fühlen, dass seine Hingabe, ein Sturm auflodernder Dankbarkeit, sich ihm bereitete, wie er es nie erlebt und nie für möglich gehalten. Auch nun fielen keine Worte zwischen dem König und seinem Kinde. Gleich unnütz war den stolzen Lippen dort und hier Stammeln und überstürzendes Gehaspel, wie es Sklaven und Feiglinge üben und wie es der unaufrichtigen Schild- und Angriffswaffe ist. Michal warf sich nicht vor dem Vater in den Staub. Aufrecht stand sie ihm gegenüber und begegnete gerade seinem geraden Blick. Mählich erst zog eine feine Röte vom schlanken Hals her ansteigend in ihre Züge, die langen, feinen Wimpern senkten sich, und zum ersten Male flüchtig, hingehaucht nur, sah Saul um den stolzen Mund der fürstlichen Tochter ein verschwebendes Lächeln. In seinem schwermütigen Blick flammte sekundenschnell ein heller Strahl auf. Dies da war seiner Eigenart eigenster Spross. Ihr adliges Geblüt würde sich nicht betrügen und beschmeicheln lassen und sich niemals erniedrigen. Hier stand die Trägerin und Hüterin der Krone, hier seines Geistes Erbe. Hier stand der einzige Mensch vor ihm, den er sich gleich und ebenbürtig erfunden hatte. Sie sollte Davids Gattin werden, mit ihr wollte er sein Versprechen einlösen, nicht durch eine andere, die der kindischen Merab glich. Michal würde nicht vergessen, dass sie des Königs Tochter war. Wenn David war, was er in den finsteren Stunden von ihm argwohnte, sein heimlicher, wühlender Feind, so musste er an Michal zu Schanden werden. Täuschte Saul sich aber, so würde sie den mächtig werdenden Vasallen dem Königshause fest verbinden und aus dem Eidam des Herrschers seinen treuesten Freund und seine Stütze machen. Nicht Kaufgeld noch Morgengabe begehrte Saul, auch Michal hätte dies nur gering geachtet. Aber mit einer Leistung der höchsten Kühnheit sollte David um die erlesenste Frau aus Juda und Israel freien. Für die Überwindung des Goliath war irgendeine Königstochter verheißen, Um aber gerade Michal zu gewinnen, war eines Goliath-Haupt noch nicht genug. 100 Philister für dieser Tochter Hand, das dünkte Saul nicht allzu viel gefordert. Michal, als sie es hörte, war es wohl zufrieden. Sie bangte nicht um den Geliebten, hielt ihn und sich des tapferen Wagens wert. Und wirklich, nicht nur 100, 200 Philister mussten ihr Leben lassen für der Prinzessin Michal Jungfernkranz. Unversehrt, Gott und den Menschen wohlgefällig, vollbrachte David das Liebesmeisterstück. Das Volk jauchzte wieder einmal seinem Liebling zu, der so Unerhörtes geleistet. Saul selbst verjagte alle zweifelnden Gedanken. Er wollte glauben, auch machte ihn der innere Jubel, der helle Stolz, das leuchtende Antlitz des Lieblingskindes weich. Aufglühend wild, leidenschaftlich und doch zugleich vergehend im demutsvollen Glück der Hörigkeit, erschloss in dieser Nacht das herrlichste Geschöpf aus Jahwes auserlesenem Volke, die Königsblüte des Hebräertums, Michal, die Jungfrau, sich zum Weibe. Ihr lichtes Blut ward Davids höchster, ein wahrhaft königlicher Lohn. Unendlich große Gunst des Schicksals, nie zu überbieten, nie für möglich gehalten, wolkenlos wie der ewig heitere Himmel der geliebten Heimat, süß wie das Land selbst, das nach der Väter Zuversicht Flüsse von Milch und Honig besitzen sollte und das in sonnigem Frieden allen guten Menschen Frucht und Behaglichkeit und Lust des Lebens spendet. Michal schritt dahin auf beflügelten Sohlen. Ihr Morgen war ein Dankgebet, ihre Abende Lieder der Liebe. Und Saul war zufrieden über seines Kindes Seligkeit. Bald aber erfuhr er, wie David seine Heldentat vollbracht. Er fühlte sich betrogen, verhöhnt und hintergangen. Erschlichen hatte sich dieser Listenschmied seine Stellung, Michals Hand. Das königliche Geschlecht war durch ihn beschimpft und befleckt, verletzt aufs Tiefste, sann er Sühne und Rache. Seine Aufforderung an Jonathan, die Ehre des Hauses zu wahren, verhallte vergebens. Der Sohn vermittelte, legte den Zwist noch einmal bei. Beim nächsten Aufflackern seines Zorns aber ließ Saul die Tochter holen. Sie sah seinen Schmerz, den Wurm, der an diesem stolzen Baume bis ins tiefste Mark hineinzehrte. Sie hörte, wie der Grimm gegen David sich entlud, vernahm die Anklagen gegen ihren Gatten, wie er das Reich untergrabe, wie er selbst errungen sie habe durch eine Täuschung. Und sie, die unbeschwerten Herzens gekommen war, verließ des Königs Haus erschüttert und mit zerrissenem Gemüte. Vieles in ihr sprach für den Vater. Manchmal in vertrautesten ehelichen Stunden war es plötzlich über sie gekommen wie eine Fremdheit, eine Kälte. Dann schien in den Zügen des Mannes ihrer Liebe ein zweites Gesicht zu wohnen, verschlagen, spürend, mit verborgenen Gedanken. Aber das wischte schnell vorüber und Michal hatte sich weidlich gescholten. War sie so viel härter, in sich geschlossener als andere Frauen, dass selbst die Liebe ihren Verstand nicht verstummen ließ? Dass ihr selbst der Nächste fern blieb, sogar in der vereinigenden Umarmung? Bei den Worten des Vaters waren diese Stimmungen in ihr wieder wach geworden. Wäre es möglich? War der Mann, dem sie gehörte, leer und falsch, ein Gaukler und Maskenträger? Doch suchte ihr Frauenherz nach einer Entschuldigung. Überschwer hatte der Vater die Prüfung gestaltet. Zagend, sich selbst eindämmend, fragte sie sich, ob nicht David vielleicht so gehandelt, weil er sie unter allen Umständen sich gewinnen wollte. Dass er Merab nicht erhalten, war ein Schimpf, den er schweigend eingesteckt hatte. Konnte es nicht deshalb gewesen sein, weil Michal ihm vor Augen stand? Wenn er auch ihr Gesicht nicht schleierlos gesehen hatte, konnten ihr Wuchs, der Ruf von ihrem Aussehen nicht sein Herz ihr in Liebe zugewandt haben? Sie wusste wohl bei sich, dass sie sich selbst die Wahrheit verhüllte. Aber so tapfer, kraftvoll, stolz sie war, letztens, tiefstens, war auch sie ein Weib. und wenn auch eng verschnürt und streng gehütet, auch in Michal lebte der Wunsch, der des Weibes Seelenkern ist. Sie wollte gefallen. Sie wollte in ihrem Frauentum begehrt werden. Auch in ihr war das mächtige Gesetz des Schoßes gebieterischer als der weise Kopf und alle Würde der Prinzessin. Unentschlossen, vom Zweifel zerteilt, kam sie in ihr Haus zurück. Sie kannte es nicht anders, als dass man dem Vater blind zu gehorchen hatte. Ihre Verehrung für ihn war noch gewachsen, da sie ihn leiden sah. Aber als sie dann David erblickte, schwanden ihre Bedenken. Nein, diese treuherzigen, frommen Mienen konnten nicht täuschen. Und wie hätte sie es überleben können, dass diese großen Augen in Todesqual gebrochen starrten, dass seine behenden Glieder sich steiften, der von ihrer Liebkosung geweihte, geschmeidige Jünglingsleib in stinkende Verwesung fiel? Durch ihre Schuld. Das ging über ihre Kraft, über ihre Kindespflicht. Der Vater würde sich beruhigen, ihr später sogar danken, dass sie seiner jähen Wallung nicht nachgegeben hatte, und wenn nicht, wenn sie mit dem eigenen Leben zahlen musste, so wollte sie das Opfer sein für seinen Zorn, nicht der Geliebte. So offenbarte sie ihm die Gefahr und beschwor ihn, eilig zu entfliehen. David sah ihre Not nicht und nicht ihren Kummer über die bevorstehende Trennung. Er war sofort bereit und konnte gar nicht geschwind genug, kaum dass er einen flüchtigen Abschiedsgruß bot, zur Tür gelangen. Aber bleich prallte er zurück. Das Haus war umstellt und auf dem Fuße waren Sauls Häscher Michal gefolgt. Dämmerungslos war schon die Nacht hereingebrochen. Bis zum Morgengrauen, so war des Königs Befehl, durfte nach Michal niemand mehr das Haus betreten, niemand es verlassen. Eine Nacht des Lebens ließ er dem Verhassten frei, eine Nacht der Liebe und der Entsagung seiner Tochter. War David keine Memme, sondern ein Mann, so würde er dem Todeswink des Königs sich unterwerfen und dem Volke das Schauspiel einer hündischen Feigheit sparen. Sollte er aber zaudern und sich winden vor dem Schicksal, so standen ihm Stolz und Ehrgefühl genug zur Seite. Michal würde stark sein, wenn ihr Gatte als Schwächling sich erwies. Er war es, raufte sich die Haare, seine Kiefer zitterten muskelschlaff, seine Zähne klapperten, seines Weibes Füße umbettelte er. Leben, Rettung, Freiheit, Rettung! Kein Held, kein Sangesmeister, kein Plänespinner, kein Gottesliebling, nur ein zuckendes, gequältes, verstörtes, armseliges Häuflein elendester Menschlichkeit. Schaudernd, fröstelnd zog es über Michal. Mit brennenden Augen aus einer Ecke, die ihrem zurückweichenden hohen Körper Halt gebot, starrte sie auf den winselnden Jammer, der sich im Staube vor ihr wand. Eisige, bitter geifernde, giftträufelnde Zähne schlugen sich wieder hakig in ihrer Liebe. Aufstöhnend schämte sie sich in sein knechtisches Empfinden hinein. Schon trieb wild der Zorn in ihr empor, ihn seinem Geschicke zu überlassen, die Gewappneten vor den Toren hereinzurufen, wider ihn. Aber dann überwogte sie das Mitleid, unaustilgbare Erinnerung an die Gemeinschaft des Fleisches mit diesem verzweifelten Manne, der zum Knaben sich zurückschluchzte. Sie beugte sich tröstend, streichelnd, beruhigend über ihn. »Sei ruhig, still, ich helfe dir, ich rette dich.« Einen festen Strick entnahm sie der Truhe, knüpfte ihn behend unter seinen Armen zusammen und er begriff sofort. Ja, so ging es, das war der Weg. Behutsam, dass die Wachen kein Geräusch vernähmen, stieg er zum Fenster hinaus und Griff für Griff ließ Michals haltende Hand ihn im Dunkel der Nacht an der Mauer niedergleiten. Jetzt stockte das Seil. Wenn sie es sich überlegte, wenn sie schwach wurde, wenn sie mit plötzlichem Ruck ihn fallen ließ, dass seine Glieder zerschmetterten oder die Diener Sauls herbeistürzten, wenn sie ihm scheinbar nur die Rettung versprochen hätte, um desto sicherer ihn zu vernichten. Jagende, wahnsinnige Furchtgedanken durchirrten ihn. »Michal«, flüsterte er flehend hinauf, ganz leise, in Sorge vor den Ohren der Wächter, Michael«, bittend, beschwörend in vergehende Angst. Die Finsternis verbarg ihm das sterbensblasse, todeswehe Gesicht, das über ihn sich beugte, um den letzten Schimmer, der von ihm ausging, einzusaugen. Er hatte nicht überlegt, gefragt, was aus ihr würde, wie sie des Königs Grimm bestehen könnte, keine Zeit zum Trennungskuss gefunden, nur gehastet, dass er fortkäme, rasch, schnellstens. Nun hing sein Leben an der Gnade ihrer Hände. Zum letzten Male war sie ihm verbunden, nur durch ein schwankendes Tau. Schon war er fern, schon dachte er voll Ungeduld weit weg von ihr. Das war das Ende eines kleinen Glückes, das Ende einer großen Liebe. Und bedrückend, niederschmetternd und vernichtend die Erkenntnis, gegen die sie sich noch immer wehrte, das Ende einer tiefen Gläubigkeit, verloren, weggeworfen an einen Unwürdigen. Die Hände vors Gesicht schlagen, damit die Nacht nicht ihre Scham, ihre Verzweiflung sieht. »Michael!« Ein Hauch, ein banges Verzagen, Hoffnungslosigkeit, das Letzte, allerletzte. Und Michael straffte sich zusammen, starrte geradeaus in das Dunkel ihrer Zukunft, nahm Abschied von Licht und Liebe, vom Leben vielleicht, Griff um Griff fassten ihre brennenden Finger um das schwere, immer schwerer werdende Seil. Nun ließ das Gewicht nach. Ein leises Rascheln drang herauf, der Strick hing schlaff. Sie zog ihn empor, lauschte, nichts regte sich. Unbemerkt, im Schatten des schweigenden, dunklen, turmhohen Hauses war David durchgeschlüpft und floh ins Unbekannte, Weite. Ihre Aufgabe war noch nicht beendet. Es galt, ihm einen möglichst großen Vorsprung zu erringen. In zäher Besonnenheit nutzte sie die Zeit. Sie nahm den Teraphim des Hauses, einen Götzen, den sie in die Ehe mitgebracht, von seinem Standort. Davids Vertrauten, den Jahwe-Priestern, war er zwar stets ein Greuel gewesen, die Gatten hatten ihn aber doch behalten, um ihn nicht zu beleidigen. Jetzt erwies er sich als sehr nützlich. Sorgfältig hüllte Michael ihn ein, legte ihn in Davids Bett, vergrößerte seine Länge durch ein Netzgewebe und deckte ihn mit Kleidern zu. Sie trat zurück und betrachtete ihr Werk. Im Halbdunkel des Gemaches konnte es ungeübte Augen wohl irren, als läge ein Mensch, sorgfältig eingewickelt zum Schutz vor der Luft und umherschwirrenden bösen Geistern, auf dem Lager. Der Morgen sprang empor, die Wachen drangen in das Haus, bereit, den Tod vorzufinden oder herbeizuführen. Aber da lag ein Kranker, vielleicht im Sterben. Durften sie die Ruhe des Bettes blutig entweihen, den Ablauf der Natur durch Gewalt beschleunigen? Es war das Ehebett der Tochter des Königs. Sie stand davor, mit verschränkten Armen, beherrschend und abweisend. Konnte man sie beiseite zerren? Sauls Zorn war schrecklich, unberechenbar, aber er konnte ausbrechen, wie immer man es machte. Sie pflogen Rates, wichen, eilten zum Palast, trugen den Verhalt vor. Der König selbst mochte entscheiden. Er stampfte mit dem Fuße auf, schalt sie, jagte sie zurück. Mit dem Bett sollten sie David herbeitragen. War er bereits tot oder starb er unterwegs? Gut. Ließ er sich lebend in den Thronsaal tragen? Auch gut. Lebend verlassen würde er ihn nicht. Diesmal gab es kein Zögern und Michael versuchte auch gar keinen Widerstand. Sie trat ruhig beiseite und die eifrigen Boten beachteten ihr dünn gekräuseltes Lächeln nicht. Erst als sie bestürzt von dem Antlitz des Götzen, dessen Grinsen sie zu höhnen schien, aufblickten, begegneten sie einem stärkeren, unversteckt sprühenden Hohn auf dem Gesicht der Fürstin. Hier war keine Zeit und Macht zu fragen oder anzuklagen. Gesenkten Hauptes schleppten sie die Last des Bettes mit Teraphim, Netzen, deckenden Gewändern fort. Genarrt, überlistet, zusammengeprügelt von eines Weibes Willen. Festen Ganges beschloss Michael den lächerlichen Zug. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Alice Stein.